In dem schon besprochenen Geheimberichte des für die oberdeutsche Ordensprovinz vom Ordensgeneral Aquaviva bestellten Visitators Paul Hoffhuis aus dem Jahre 1596 heißt es: Von der ersten Form der Armut sind wir weit abgewichen, ja abgestürzt. Wir sind mit dem Notwendigen nicht zufrieden, wir verlangen in allen Dingen das Bequeme, Reichliche, Mannigfaltige, Überflüssige, Seltene, Ausgesuchte, Elegante, Glänzende, Vergoldete, Kostbare, Weichliche. Ich kann nur mit Schmerz und Scham daran denken, wie viele tausend Gulden im letzten Jahre hier in München für den Unterhalt und die Ausschmückung des Kollegiums ausgegeben worden sind, als wären wir nicht arme Ordensleute, sondern Hofleute und Prasser. Wehe denjenigen, welche diese verdammenswerte und verfluchte Verschwendung zum Verderben unserer religiösen Armut veranlasst und ersonnen haben. Das ist umso mehr zu beklagen, als dieses Verderben schon zu einer Gewohnheit geworden ist, die nicht mehr auszurotten ist, wenn nicht die Axt an die Wurzel gelegt wird. Keine Spur von der Armut unserer Väter ist mehr vorhanden. Alles bei uns verrät die Art der Vornehmen. Abgedruckt bei Reusch, Beiträge am angegebenen Ort, Seite 262. Es ist anerkennenswert, dass die amtlichen Stellen im Orden ihre warnende Stimme erhoben. Genutzt hat es aber nichts. Das Übel fraß weiter. Und wenn man das Ganze überblickt, das heißt, wenn man den immer stärker anwachsenden Riesenreichtum des Ordens betrachtet und für sein hervorragend kaufmännisches Geschick im Geldgewerbe unzählige Beispiele sieht, dann regt sich nicht unberechtigt der Zweifel: Sind nicht die warnenden amtlichen Stimmen nur pro forma erhoben? Ut aliquid fecisse videa natur? Wie dem auch sei, das geschichtliche Leben und Handeln des Ordens straft seine theoretischen Warnungen Lügen. Wie die Aftermystik des Jesuitenordens Hinterlassenschaft seines Stifters, des Ignatius von Loyola, ist, so sind auch seine Afterarmut und sein bemerkenswerter Erwerbssinn ihm vom Stifter erblich überkommene Eigenschaften. Ignatius von Loyola beauftragte den von ihm selbst ernannten Beichtvater des Herzogs Cosimo Medici, den Jesuiten Leinetz, der auf dem Konzile von Trient eine große Rolle spielte und erster Nachfolger des Ignatius im Generalate des Ordens wurde. Er möge der ihrer Entbindung entgegensehenden Gemahlin des Herzogs insinuieren, das ist der von Ignatius gebrauchte Ausdruck, ebenso zu handeln, wie die Königin von Portugal vor ihrer Niederkunft gehandelt habe, nämlich 500 Goldgulden für das Jesuitenkolleg auszusetzen. Siehe Druffel, Ignatius von Loyola an der römischen Kurie, München 1879, Seite 18 und folgende. Diese unter Geburtswehen von zwei Fürstinnen am Wochenbette erlangten 1000 Goldgulden sind gleichsam selbst wieder gebärend geworden. Sie haben eine Millionen Nachkommenschaft hervorgebracht. Die Insinuation des Ordensstifters ist Vorbild geblieben für alle späteren Insinuationen an Sterbebetten, in Beichtstühlen und so weiter. Und so hat der Orden Besitz auf Besitz gehäuft. K. von Lang in der Geschichte der Jesuiten in Bayern 1819, Seite 57, weist nach, dass die oberdeutsche Provinz des Jesuitenordens allein in den Jahren 1620 bis 1700 durch Zuwendungen, also Insinuationen, 800.000 Gulden erhalten hat. Darunter sind Summen Einzelner von 15.000, 32.000, 56.000, 92.000 und 117.000 Gulden. Im Jahre 1718 vermachte ein Mitglied der Familie Peutinger dem Jesuitenkollege zu Ellwangen 100.000 Gulden. Ungefähr vom Jahre 1700 an wurden die Zuwendungen in der oberdeutschen Provinz nur mehr in Geheimbüchern vermerkt. Die Höhe der Summen, für die damalige Zeit oft Riesensummen, sollte verborgen bleiben. Siehe dazu Lang am angegebenen Ort, Seite 58. das jährliche feste Einkommen der oberdeutschen Provinz, die aus 583 Personen bestand, betrug im Jahre 1656 nach den von Lang am angegebenen Ort Seite 158 genau erbrachten Belegen 185.950 Gulden. Dazu kamen viele Tausende durch Schenkungen, Zuwendungen, Messestipendien und so weiter. Besonders war es Herzog Wilhelm V. von Bayern, der den Grundstock für den Reichtum der oberdeutschen Jesuiten legte. Das Jesuitenkolleg zu München stattete er mit einem Jahreseinkommen von 2.675 Gulden aus. Dazu kamen die Zehnten von Eiling und Edenhausen in Höhe von 3.000 Gulden und das Kloster Ebersberg mit allen seinen Einkünften und Ländereien. Siehe Sugenheim, Bayerns Kirchen und Volkszustände im 16. Jahrhundert, Gießen 1842, Seite 317. Ihrem, der Jesuiten, Bestreben, die besuchtesten Wallfahrtsörter in ihre Hände zu bringen, entgegenkommend, erbaute er ihnen ein Kolleg in Altötting. Er schenkte ihnen ferner die Abteien Biburg und Münchmünster und wusste es trotz dem Widerstande der Landschaft und gegen päpstliche Verordnungen durchzusetzen, dass die Jesuiten für jene Stifter Mitglieder des bayerischen Prälatenstandes wurden und Sitz und Stimme auf den Landtagen erhielten. Siehe F. Stiefe, Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, Band 4, Seite 414.